Erst als Sanballat, Gesem und andere Feinde hörten, dass ich die Mauer gebaut hatte. Es gab keine Lücke mehr. Ich hatte die Türen noch nicht in die Tore gesetzt. Zweiter Sanballat und Gesem schickten Boten zu mir. Sie sagten, komm, wir treffen uns in einem Dorf in der Ebene von Ono. Aber sie wollten mir Böses tun. Dritter, ich schickte Boten zu ihnen. Ich sagte, ich habe eine wichtige Arbeit. Ich kann nicht kommen. Ich kann die Arbeit nicht unterbrechen, um zu euch zu gehen. Vierter, sie schickten viermal Boten zu mir. Ich antwortete ihnen jedes Mal gleich. Fünfter Sanballat schickte ein fünftes Mal einen Diener zu mir. Der Diener hatte einen offenen Brief dabei. Sechster, im Brief stand, man sagt unter den Völkern, und Gasmu sagt, du und die Juden wollt rebellieren. Deshalb baust du die Mauer. Du willst König werden. Das sieht man an allem. Siebter, du hast Propheten beauftragt. Sie sollen in Jerusalem rufen, er ist König in Juda. Der König wird diese Gerüchte hören. Komm, wir treffen uns. Achter, ich schickte ihm eine Nachricht. Ich sagte, das, wovon du sprichst, ist nicht passiert. Du denkst dir das nur aus. Neunter, sie alle wollten uns Angst machen. Sie dachten, sie werden müde werden und mit dem Bau aufhören. Dann wird der Bau nicht fertig. Ich betete, Gott, mach meine Hände stark. Zehnter, ich ging zu Semaja, dem Sohn von Delaja, dem Sohn von Mehetabel. Er war in seinem Haus eingeschlossen. Er sagte, wir wollen zusammen in den Tempel Gottes gehen, in den inneren Raum. Dann schließen wir die Türen. Jemand wird kommen, um dich zu töten. Sie werden nachts kommen. Elfter, ich sagte, soll ich fliehen? Ich bin ein Mann. Ein Mann wie ich darf nicht in den inneren Raum des Tempels gehen und leben. Ich werde nicht hineingehen. Zwölfter, ich verstand, Gott hatte ihn nicht geschickt. Er sprach diese Worte über mich, weil Tobia und Sanballat ihn bezahlt hatten. Dreizehnter, sie hatten ihn bezahlt, damit ich Angst bekomme. Dann sollte ich so handeln und eine Sünde begehen. Dann hätten sie einen Grund gehabt, schlecht über mich zu reden. 14. Mein Gott, denk an Tobia und Sanballat und ihre Taten. Denk auch an die Prophetin Noaja und die anderen Propheten. Sie wollten mir Angst machen. 15. Die Mauer war am 25. Tag des Monats Elul fertig. Das war nach 52 Tagen. 16. Alle unsere Feinde hörten das. Alle Völker um uns herum bekamen Angst. Sie fühlten sich klein. Sie verstanden, dass unser Gott uns geholfen hatte, dieses Werk zu beenden. 17. In jenen Tagen schickten wichtige Leute aus Juda viele Briefe an Tobia. Sie bekamen auch Briefe von Tobia. 18. Viele Leute in Juda waren Tobia durch einen Eid verbunden. Er war der Schwiegersohn von Sachanja, dem Sohn von Ara. Sein Sohn Johanan hatte die Tochter von Mesulam geheiratet. Mesulam war der Sohn von Berechja. 19. Sie sprachen vor mir über Tobias gute Absichten. Sie erzählten ihm auch meine Worte. Tobia hatte auch Briefe geschickt, um mir Angst zu machen.